Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Von heute an will ich Sie 7-mal in den Süden der Vereinigten Staaten von Amerika führen, jeweils am ersten Samstag des Monats. Es geht um New Orleans in Louisiana, eine Stadt geprägt von Musik und Kultur, die sich eben nicht, wie andernorts in den USA, weitgehend aus der angloamerikanischen Tradition speist. In New Orleans treffen französische und spanische Einflüsse auf Menschen aus der Karibik und aus Afrika, um nur die wichtigsten nicht-weißen Bevölkerungsgruppen zu nennen, die der Sklavenhandel an die amerikanische Küste spülte. Anfang der 80er Jahre widmete der RIAS der Stadt eine 10-teilige Reihe, die wir, reduziert auf 7 Folgen, jetzt wiederholen. In der ersten Folge des von Tini Hagen konzipierten Programms geht es um die französische Gründung der Stadt 1718, um die spätere Herrschaft der Spanier sowie 1803 den Verkauf des Gebietes westlich des Mississippi an die Vereinigten Staaten, New Orleans eingeschlossen. Viel Vergnügen. Oh, hear me talking to you. Hear me talking to ya. Träge bahnen sich die brauten Fluten des Stroms ihren Weg nach Süden. Riesige Felder mit hohem Gras und Schilf säumen die flachen Ufer, unterbrochen von den nahezu undurchdringlichen Reihen der Palmitos. Zwischen ihnen wachsen mächtige Eichen und Zypressen. Moos grünt von ihren Zweigen in langen Netzen herab. In den alten Bäumen warten weiße Reiher auf Beute. Aus einem wolkenlosen Himmel brennt die Sonne. Einige Alligatoren haben sich unter schattenspendende Äste geflüchtet. Die Echsen lassen sich nicht von den fremden Lauten beunruhigen, die aus der Ferne zu ihnen dringen. Sie gleiten erst ins Wasser, als die Geräusche bedrohlich nahe sind. 6 Brigantinen ziehen langsam den Mississippi herauf und lassen genau 30 Leagues von der Mündung die Anker fallen. Unter dem Kommando des französischen Adligen Jean-Baptiste Lemoine, Sieur de Bienville, begeben sich 6 Zimmerleute, 4 Kanadier und 30 ehemalige Strafgefangene an Land. Nach einer kurzen Inspektion der Gegend befiehlt Bienville seinen Arbeitern, eine Lichtung in den Urwald zu schlagen. Die Männer kehren erst an Bord zurück, als die Sonne langsam hinter den Baumwipfeln verschwindet. Einige Meilen flussaufwärts wohnt der Stamm der Washer. Die Indianer führen an diesem Maitag des Jahres 1718 zu den Klängen der Trommel und Rohrflöte den Sonnentanz auf. Bienville hatte den Auftrag, eine Stadt zu gründen, die entweder vom Mississippi oder vom Lake Pontchartrain erreicht werden konnte. Sie sollte nach dem französischen Regenten Monseigneur le Duc d'Orléans benannt werden. Nachdem Bienville die Lichtung hatte vergrößern lassen, um ausreichend Platz für die ersten Gebäude zu haben, kehrte er zur Hauptstadt Mobile zurück. Für die nächsten 3 Jahre war das kleine Dorf New Orleans sich selbst überlassen. 1721 traf der Ingenieur de Puget ein. Er brachte einen einfachen Grundriss der künftigen Stadt mit. Der Plan sah ein quadratisches Straßennetz mit einem öffentlichen Platz im Zentrum vor. Sogar ihre Namen waren eingetragen: Royal Street, Charles, Conti, St. Peter, St. Anne, St. Philip, St. Louis und Bourbon Street. Der Platz sollte Place d'Armes heißen. Puget ließ weiteres Gelände am östlichen Ufer abholzen und die ersten Straßen anlegen. Doch die Arbeiten gingen nur langsam voran. 1722 besuchte der Priester Charlevoix New Orleans. Von seinen Aufzeichnungen nun ein Auszug. Ziemlich ungeordnet stehen hier ungefähr 100 Hütten, ein großer Speicher aus Holz und 2 oder 3 Häuser, die kein französisches Dorf zieren würden. Überall wuchert noch die Wildnis. Zitat Ende. Nachdem ein Wirbelsturm die meisten Hütten zerstört hatte, gab es kein Hindernis mehr für die neuen Straßen. In diesem Jahr wurde New Orleans zur neuen Hauptstadt erklärt. Um die ständigen Überschwemmungen im Frühling abzuwehren, ließ Puget 1723 am Flussufer einen Damm aufschütten. Bald konnte er nach Paris berichten: Jeder arbeitet hier in einer Art Wettkampf. Werkstätten und Häuser schießen aus dem Boden. Man sieht New Orleans wachsen. Kein Zweifel, hier entsteht eine große Stadt. Der Bericht war sehr optimistisch, denn es gab etliche Probleme. Während Bienville mit den Indianern der Umgebung in Frieden lebte, hatte er unter seinen Untergebenen und unter seinen Vorgesetzten viele Feinde. Nach einer offiziellen Untersuchung wurde er 1725 von seinem Posten abgerufen. Sein Nachfolger Étienne de Perrier übernahm eine Kolonie, in der Zwietracht herrschten und ein Streit zwischen Jesuiten und Kapuzinern wegen religiöser Rechtsprechung ausgetragen wurde. Zu allem Unglück griffen 1729 die Natchez-Indianer weit oben im Norden das Fort Rosalie an und töteten 250 Kolonisten. Als die Kunde vom Massaker nach New Orleans drang, brach dort eine Panik aus. Einige Bürger glaubten, bereits am jenseitigen Ufer Kriegstrommeln zu hören. Ja, 1730 verstummten die Trommeln der Natchez für immer. Eine französische Streitmacht schlug mit Unterstützung der verbündeten Choctaws den Stamm vernichtend. Kaum war die Indianergefahr gebannt, da wurde die ständig wachsende Stadt mit einem neuen Problem konfrontiert. Die allgemeine Versorgungslage geriet in ernsthafte Schwierigkeiten. Der französische Hof erhoffte sich eine Verbesserung, wenn nicht gar Profite in seiner Kolonie durch Bienville, und schickte ihn 1733 wieder nach New Orleans. Als Nachfolger von Perrier leitete er mit mäßigem Erfolg die Geschicke der Stadt und Louisianas. Nach 10 Jahren bat ein altgewordener und entmutigter Bienville um seinen Abschied. Der Marquis Pierre de Rigaud wurde neuer Gouverneur. Er bezauberte die Stadt durch vornehme Manieren, guten Geschmack und elegante Feste. Man nannte ihn Le Grand Marquis. Seine Regierungszeit zeichnete sich durch Frieden und bescheidenen Wohlstand aus. Auf den nahegelegenen Plantagen und in New Orleans entwickelte sich allmählich eine High Society, eine Gesellschaft, die ihr Geld vorwiegend mit dem Anbau und Handel von Indigo verdiente. Doch die Tage der Indigo-Pflanze waren gezählt. Seit 1699 befanden sich die Jesuiten im Lande. Neben ihrer Missionstätigkeit pflanzten sie auch die ersten Orangenbäume. Überall wurden Arbeitskräfte gebraucht. Da Indianer aber keine guten Sklaven abgaben, importierte man Schwarze. 1724 wurde der Code Noir verordnet, der die Behandlung von Schwarzen regeln sollte. Der Einfluss der Jesuiten drückte sich beispielsweise in der Vorschrift aus, dass alle Besitzer ihre Sklaven und deren Nachkommen katholisch taufen lassen mussten. Das Ausüben von Stammesriten war verboten. Nur heimlich konnte zum Beispiel eine Isongo-Frau aus Zentralafrika ihre Lieder singen. Hey! Bereits seit 1745 hatten die Jesuiten erste Probepflanzungen mit Zuckerrohr in der Stadt angelegt. Die Ergebnisse waren erfolgreich verlaufen. 6 Jahre später entschlossen sich die ehrgeizigen Mönche, ein größeres Feld zu bestellen. Der bescheidene Anfang einer gewaltigen Zuckerindustrie, die den künftigen Handel von New Orleans beeinflussen sollte. 1753 wurde Le Grand Marquis nach Kanada versetzt. Sein Nachfolger Kerlerec erlebte bald die gleichen Enttäuschungen wie seinerzeit Bienville. Der französische Hof schickte Vincent Pierre Gaspard de Rochemort als Verwalter nach New Orleans. Er sollte über den Fortschritt in der Kolonie berichten. Jedoch schrieb Rochemort, erbitterter Gegner von Kerlerec, nur über dessen Misswirtschaft. Ferner gestattete er, dass bestimmte Kaufleute und Beamte mit Hilfe von Korruption, Spekulation und locker angewandten Handelsgesetzen ein Vermögen anhäufen konnten. Diese Laissez-faire-Politik legte den Grundstein zur ersten Rebellion in Nordamerika gegen eine europäische Macht. Durch Rochemorts Intrigen, die sein Nachfolger noch auf die Spitze trieb, wurde der Gouverneur abgerufen und in die Bastille geworfen. Inzwischen war in Europa der Siebenjährige Krieg ausgebrochen. Nach seinem Ende hatte Frankreich alle amerikanischen Kolonien verloren, mit Ausnahme von New Orleans. Der französische König wollte diese Bürde endlich loswerden. Um seinem spanischen Cousin einen Gefallen zu erweisen, schenkte er ihm die Stadt. Am 3. November 1762 wurde eine geheime Abtretungsurkunde unterzeichnet. Damit endete das französische Regime. Die vornehme Gesellschaft von New Orleans erfuhr nichts von diesem Vertrag. Ahnungslos besuchte sie die Feste von Gouverneur Dabadie. In seinem neuen Haus Ecke Toulouse und Decatur Street wurden auch weiterhin die Werke von Jean-Philippe Rameau gespielt. Thank you. Im Oktober 1764 verkündete Dabadi, in Zukunft würde die spanische Krone die Herrschaft ausüben. Die Bevölkerung wurde unruhig. Während einer Massendemonstration in New Orleans wählten Delegierte aus den angrenzenden Gebieten sowie Führer der Stadt einen wohlhabenden Bürger zum Sprecher. Er wurde mit der Bitte an den französischen Hof geschickt, Louisiana nicht aufzugeben. Die Mission verlief natürlich erfolglos. Erst anderthalb Jahre später entsandte Spanien seinen Gouverneur. Ulloa, ein äußerst pedantischer Kapitän zur See, erregte mit seinen Verordnungen den Widerstand der Bevölkerung. Unter der Führung von Justizminister Lafreniere, etlichen Kaufleuten und Militärs sowie einigen Pflanzern der Umgebung wurde eine Verschwörung gebildet. Es gelang, die neu eingewanderten Cajuns und Deutschen für die Umsturzpläne zu gewinnen. Denn die Cajuns waren durch das falsche Gerücht alarmiert, Ulloa wollte sie aus ihren Gebieten vertreiben. Und die deutschen Siedler ärgerten sich, weil der Gouverneur die an ihn verkaufte Ernte nicht bezahlen konnte. Als Ulloa ein Gesetz erließ, das den Handel mit der französischen Karibik verbot, spitzte sich die Situation zu. Die kreolischen Kaufleute, die ihr Vermögen unter dem französischen Regime gemacht hatten, befürchteten wirtschaftliche Nachteile. Am 28. Oktober 1768 brach die Revolte aus. 900 bewaffnete Cajuns und Deutsche verließen ihre Farmen nördlich der Stadt. Ohne einen Schuss nahmen sie mit den übrigen Verschwörern New Orleans ein. Ulloa konnte fliehen, doch die Freiheit währte nur kurz. Knapp 10 Monate später erschienen völlig unerwartet 26 Schiffe vor der Stadt. Unter dem Schutz von 50 Kanonen marschierten 2600 spanische Soldaten auf den Place d'Armes. Dort empfing General Alexander O'Reilly aus der Hand des französischen Kommandanten Aubry den Stadtschlüssel. Um seine Macht zu demonstrieren, ließ O'Reilly den Marcha Real, Spaniens künftige Nationalhymne, aufspielen. Obwohl Alexander O'Reilly, irischer Count in spanischen Diensten, die Namen aller Redelsführer kannte, leitete er eine Untersuchung ein. 6 Führer wurden zum Tode verurteilt, 6 wanderten ins Gefängnis und den Rest begnadigte er. Dann ersetzte O'Reilly den obersten Rat der Franzosen durch eine Ratsversammlung, die nur zum Teil legislative und quasi-administrative Befugnisse besaß. Ansonsten unternahm er bis zu seiner Rückkehr nach Spanien im Jahre 1770 wenig, um das Leben der Bewohner von New Orleans zu verändern. Die Kreolen, Nachkommen der frühen Siedler, konnten ihre charakteristische Sprache und Gebräuche bewahren. Überraschenderweise fanden sie sich schnell mit den spanischen Gesetzen ab. Gouverneur Onsaga merkte bald, dass eine strenge Auslegung der Handelsgesetze Louisiana strangulieren würde. Deshalb drückte er beide Augen zu, wenn Schmuggler, überwiegend Engländer, die Kolonie mit notwendigen Waren versorgten. Sein Nachfolger Bernardo de Galvez führte weitere Lockerungen in den Handelsbeschränkungen ein. Außerdem erlaubte er amerikanischen Händlern, in der Stadt Kontore einzurichten. Sie trugen dazu bei, dass die Kolonien am Atlantik 1783 ihren Unabhängigkeitskampf gegen England siegreich beenden konnten. Während des Krieges und kurz danach entstanden Spottlieder auf die Engländer, die sich rasch verbreiteten. Bald sangen auch die Amerikaner in New Orleans Lord Cornwallis Surrender. Hier eine moderne Aufnahme davon. Was the 19th of October in the year of 81. Lord Cornwallis, he surrendered to General Washington. They marched from their post, brave boys, and quickly grounded arms. Rejoice, ye brave Americans, with music's sweetest charms. Come all you brave Americans, the truth to you I'll tell. 'Tis of a sad misfortune to Britain late befell. 'Twas all in the heights of Yorktown, where cannons loud did roar. They summoned Lord Cornwallis to fight or else give o'er. The summons then to be served was sent unto my lord, which made him feel like poor Burgon and quickly draw his sword. Say, must I give these glittering troops, these ships and Hessians too, and you to General Washington and his bold rebel crew? A grand council then was called, his lordship gave command. Say, what think you thou, my heroes, to yield you may depend? For don't you see the bombshells fly and cannons loud do roar? Count the grass lies in the harbor and Washington's on shore. 6,000 chosen British troops to Washington resign, besides some ships and Hessians too that could not stay behind. With refugees and blackamoors, oh, what a direful crew. It was then he had some thousands, but now he's got but few. Here's a health to great Washington and his brave army too, and likewise to our worthy Green, to him much honor's due. May we subdue those English troops and clear the eastern shore, that we may live in peace, my boys, while wars they are no more. Am 21. März 1788 zerstörte ein Großfeuer über 850 Gebäude, die überwiegend noch aus der Gründerzeit stammten. Jedoch erholten sich die Bürger rasch von dem Schock und begannen mit dem Wiederaufbau. 4 Jahre später bekam New Orleans eine Straßenbeleuchtung. 80 Öllaternen spendeten nun schwaches Licht an den Kreuzungen. Die erste Zeitung, der Moniteur de la Louisiane, erschien. Und noch ein Ereignis feierte in diesem Jahr Premiere. In der St. Peter Street öffnete das erste Theater seine Pforten. Kaum war der große Brand in Vergessenheit geraten, als neue Schrecken über New Orleans hereinbrachen. 3 Hurricanes fegten über die Stadt. Und dann vernichtete 1794 ein zweiter Brand die letzten 200 Häuser aus der Gründerzeit. Damit nicht genug. Während in Europa die Französische Revolution tobte, befürchteten die Bürger eine Invasion von Amerikanern und Franzosen. Aber die Gefahr konnte gebannt werden. In einem Vertrag wurde den USA unter anderem gestattet, den Hafen von New Orleans als eine Art Vorratslager zu benutzen. Auf diesem Weg konnten amerikanische Händler ihre Waren ohne Zoll exportieren. Im Jahr 1803 geriet die Stadt dann doch wieder unter französische Herrschaft. Als Napoleon seinen Kolonialpräfekten Lussat entsandte, wurde er von den Kreolen mit gemischten Gefühlen empfangen. Einige hielten ihn sogar für einen gefährlichen Revolutionär. Etliche Ursulinerinnen waren über die Aussicht einer antikatholischen Regierung so verschreckt, dass sie aus ihrem Kloster am Place d'Armes nach Havanna flüchteten. Kaum hatte sich Lussat einigermaßen eingerichtet, als Napoleon das riesige Louisiana an die USA verkaufte. Am 20. Dezember 1803 wurde die Trikolore in New Orleans eingeholt. 34 Jahre spanische Herrschaft hatten den Kreolen ihre Sprache gelassen und einen schwunghaften Handel beschert. Die neuen Machthaber waren nicht willkommen, da sie andere Sitten besaßen und kein Französisch konnten. Das große Ärgernis: Englisch wurde offizielle Amtssprache. Und wenn abends aus den Baracken der amerikanischen Soldaten das Lied »The Rich Lady Over the Sea« erklang, dann wurde in den Straßen mancher Fluch laut. There was a rich lady lived over the sea, and she was an island queen. Her daughter lived off in the new country, with an ocean of water between, with an ocean of water between. The old lady's pockets were filled with gold, yet never contented was she. So she ordered her daughter to pay her a tax of threepence a pound on the tea, of threepence a pound on the tea. Oh, mother, dear mother, the daughter replied, I'll not do the thing that you ask. I'm willing to pay a fair price on the tea, but never the threepenny tax, but never the threepenny tax. You shall, cried the mother, and redden with rage, for you're my own daughter, you see. And it's only proper that daughter should pay her mother a tax on the tea, her mother a tax on the tea. She ordered her servant to be called up to wrap up a package of tea, and eager for threepence a pound she put in enough for a large family, enough for a large family. She ordered her servant to bring home the tax, declaring her child must obey. Or old as she was, and woman most grown, she'd half whip her life away, she'd half whip her life away. The tea was conveyed to her daughter's own door, all down by the ocean side. But the bouncing girl poured out every pound on the dark and boiling tide, on the dark and boiling tide. And then she called out to the island queen, oh mother, dear mother, called she, your tea you may have, but it's steeped enough, but never a tax from me, but never a tax from me. New Orleans erweckte damals nicht gerade den Eindruck einer geordneten Stadt. Wegen schlechter Organisation konnte zum Beispiel die Polizei ihre Aufgaben nicht bewältigen. Überall herrschten Trägheit und eine einmalige Gleichgültigkeit gegenüber Gesetz und Ordnung. Der Einfluss der Kirche auf das tägliche Leben ihrer Gemeinde war bedeutungslos geworden. Männer aller Klassen frönten dem verderblichen Spiel oder besuchten die berüchtigten Bälle der Mischlinge. Die sittsame Frau hatte wenig Möglichkeiten zu sozialer und geistiger Entwicklung. Ihr Leben verlief monoton im Kreise einer von Jahr zu Jahr wachsenden Kinderschar, deren Erziehung im Allgemeinen vernachlässigt wurde. Die meisten Knaben besuchten kleine private Grundschulen. Wer es sich leisten konnte, schickte seine Söhne zur Ausbildung nach Frankreich. Für Mädchen sah es schlecht aus. Nur relativ wenige wurden von den Ursulinerinnen gegen Bezahlung unterrichtet. Töchter aus bedürftigen Familien bekamen die Ausbildung kostenlos. Gouverneur Claiborne war bei seiner Amtsübernahme über Jugendliche schockiert, die außer elegantem Tanz keinerlei Kenntnisse besaßen. Claiborne drängte auf die Gründung eines College. Aber erst 1811 kam es dazu. Zu dieser Zeit lebten so viele Menschen in der Hauptstadt vom Schmuckel, dass man das Gewerbe beinahe für einen Beruf hielt. Zu den berufsmäßigen Schmugglern gehörte zweifellos Jean Lafitte. Er operierte mit seinen Leuten von der Insel Grande Terre an der Golfküste aus. Gleichzeitig bewachte er von hier sein Verwaltungszentrum in den nördlicheren Bayous. Als General Jackson mit 500 Soldaten anrückte, um Lafitte endlich das Handwerk zu legen, verlagerte dieser mit Leichtigkeit seinen Wohnsitz in dem schwer zu kontrollierenden Gebiet. Ja, er tauchte sogar heimlich in New Orleans auf. Jackson bot $500 für die Ergreifung des Mannes. Lafitte revanchierte sich, indem er Handzettel in der Stadt verteilen ließ, auf denen für die Entführung von General Jackson $500 Belohnung versprochen wurden. Doch beide Männer behielten ihre Köpfe, denn Johnny musste wieder einmal in den Krieg ziehen. Johnny has gone for a soldier. Die USA hatten 1812 England den Krieg erklärt. Anderthalb Jahre später segelte eine britische Flotte gen New Orleans. Am 9. Dezember erreichten 50 Schiffe mit 1000 Kanonen die Küste von Louisiana. Die Engländer entschlossen sich, den Mississippi zu meiden, da am Unterlauf die Festung St. Philip lag. Über einen schmalen Seitenarm rückte die Armada auf New Orleans vor. 5 kleine amerikanische Kanonenboote, die den Weg sperrten, ergaben sich nach langen Gefechten. Die britische Armee musste nun auf Boote umsteigen, da das Wasser zu flach für die Schiffe wurde. Am 23. Dezember übernachteten die Truppen in der Nähe von New Orleans. In der Nacht überfiel sie General Jackson. Der Angriff erweckte bei der britischen Führung den Eindruck, mit einer Armee zu kämpfen. Doch Jackson zog sich zurück. Hinter dem 15 Fuß breiten Rodriguez-Kanal, der die Chalmette- und Marcati-Plantagen trennte, ließ er einen schulterhohen Erdwall aufwerfen. Der Wall lag an einer sehr günstigen Stelle zwischen dem Mississippi und einem unwegsamen Sumpfgebiet. Davor dehnten sich abgeerntete Zuckerrohrfelder aus. Ein Angriff am 28. Dezember endete für die britischen Truppen mit einer hohen Niederlage. Inzwischen hatten die USA und England Frieden geschlossen, doch die Botschaft war noch nicht bis nach New Orleans gelangt. Und so ging der Kampf weiter. Der Versuch, am 18. Januar 1815 die amerikanischen Kanonen zum Schweigen zu bringen, schlug ebenfalls fehl. Die endgültige Entscheidung fiel 7 Tage später. Im Schutz der Dunkelheit verließen die britischen Truppen ihr Lager. Durch ein Versehen waren die Leitern und Reisigbündel vergessen worden, mit deren Hilfe man den Graben überwinden wollte. Wertvolle Zeit verstrich, bis die Sachen herangeschafft waren. Obwohl der Morgen bereits dämmerte, bliesen die Trompeter zum Angriff. Hinter dem Wall warteten bereits die Verteidiger. Ein bunter Haufen aus Tennessee- und Kentucky-Miliz, kreolischen Gentlemen, Sklaven, Cajuns, Choctaw-Indianern und Schmugglern aus den Bayous. Jean Lafitte hatte ein Friedensangebot der Engländer abgelehnt und sich stattdessen mit General Jackson arrangiert. Er diente den Amerikanern als ortskundiger Führer in den Sümpfen. Doch von weitaus größerem Nutzen dürfte seine Spende von über 7000 Flinten aus eigenen Beständen gewesen sein. Als der 8. Januar zu Ende ging, waren die Engländer endgültig geschlagen. 2057 Tote, darunter einige der ranghöchsten Offiziere, wurden auf britischer Seite beklagt. Die Amerikaner hatten nur 57 Gefallene zu verzeichnen. Nach dem Sieg entstanden etliche Lieder über die Schlacht von New Orleans. Das bekannteste dürfte wohl »The 8th of January« gewesen sein. But they wasn't nice many years, it was a while ago. Fired once more and they began to run it on down the Mississippi to the Gulf of Mexico. We looked down the river and see the British come. Must have been 100 of them beating on the drums. Stepped so high and made the bugles ring. Stood in the cotton fields and didn't say a thing. We fired our guns, but the British kept a-running. Wasn't as many as it was a while ago. Fired once more and they began to coming on down the Mississippi to the Gulf of Mexico. Well, they run through the briars and they run through the brambles and they run through the bushes where a rabbit couldn't go. Run so fast that the hounds couldn't catch him on down the Mississippi to the Gulf of Mexico. We fired our cannon till the barrel melted down and grabbed the alligator and we fought another round. Filled his head with cannonballs and powdered his behind. Touched off the gator and the gator lost his mind. Fired our guns and the British kept a-coming, but they wouldn't die as many as it was a while ago. Fired once more and they began to running on down the Mississippi to the Gulf of Mexico. They run through the briars and they run through the brambles and they run through the bushes where a rabbit couldn't go. Ran so fast that the hounds couldn't catch him on down the Mississippi to the Gulf of Mexico. Wir haben bisher, meine Damen und Herren, fast ausschließlich über die weiße Stadt am Mississippi berichtet. Höchste Zeit also, das schwarze New Orleans zu beleuchten, insbesondere den Voodoo-Kult. Voodoo war eine Art Götzendienst, bei dem Schlangen eine große Rolle spielten. Das Thema ist so umfangreich, dass es nur gestreift werden kann. Nach dem Ende der spanischen Herrschaft wurde der Code Noir immer großzügiger angewendet. Die Sklavenbesitzer hatten inzwischen gemerkt, dass Schwarze für sie einen erheblichen Wert darstellten. Außerdem glaubte jetzt keiner mehr an einen Sklavenaufstand. Und noch ein Faktor trug zur besseren Behandlung bei. Seit der Einführung des Code Noir 1724 waren weiße Generationen herangewachsen, die ihre Jugend in der Obhut von schwarzen Kindermädchen verbracht hatten. Sie liebten sie wie ihre Eltern. Im Lauf der Jahre entließen viele Sklavenbesitzer ihre treuen Diener in die Freiheit. Deren Nachkommen, sie hießen gleichfalls Kreolen, galten als frei geboren. Die meisten hatten inzwischen das afrikanische Erbe, unter anderem den Voodoo-Kult, verloren und waren Christen geworden. Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurden in New Orleans zusätzliche Arbeitskräfte gebraucht. Darum importierte man frische Sklaven, die vorwiegend aus Santo Domingo stammten. Diese Männer und Frauen hatten den Voodoo-Kult bewahrt. Es dauerte nicht lange, bis sie die einheimischen Schwarzen in New Orleans beeinflussten. Der Voodoo erlebte eine neue Blüte. Das waren die Trommeln des Yoruba-Stammes aus Nigeria mit einem Lied zu Ehren des Donnergottes Shango, einem Witter. Unter dem Einfluss des Christentums verbanden die Schwarzen aus Santo Domingo ihre Götter mit den Heiligen ihrer weißen Herren. Das heißt, Johannes der Täufer wurde für sie der sichtbare Ersatz für Shango. St. Peter zum Beispiel trat in Teilen Louisianas an die Stelle von Legba, einem Gott aus Dahomey. Voodoo-Versammlungen fanden nachts statt. Die ersten wurden auf einem Hinterhof in der Dumain Street abgehalten, bis die Polizei einschritt und die Gesellschaft vertrieb. Aber die Voodoo-Anhänger fanden sofort Ersatz. Voodoo-König und Königin hielten künftig Hof am Bayou St. John und am dicht bewachsenen Ufer des Lake Pontchartrain. Bei einigen Gelegenheiten wurde der Gott Zombie durch einen männlichen Tänzer dargestellt. Über einem offenen Feuer wurde ein großer Kessel zum Kochen gebracht. Während die Voodoo-Anhänger Frösche, Katzen, Hühner und Schlangen hineinwarfen, sang die Königin folgende Zeilen. La paix vinit le grand zombie, la paix vinit bouffer gris-gris. Das heißt, es kommt der große Zombie, er kommt und macht gris-gris. Es gab gris-gris für alle Gelegenheiten. Sie bestanden aus den verschiedensten Gegenständen. So bedeutete eine 10-Cent-Münze, die am Handgelenk getragen wurde, Glück. Lag nasses Salz wie ein Kreuz auf der Eingangstreppe, stand Ärger ins Haus. Bei vielen Voodoo-Versammlungen wurden Tauben und Hühner mit Händen und Zähnen zerrissen. Manchmal trank man das Blut eines Kindes oder das einer schwarzen Katze. Getanzt wurde immer bis zur Erschöpfung. Die Trommeln schwiegen erst bei Tagesanbruch. Marie Laveau, die berühmteste aller Voodoo-Königin, soll um 1796 geboren sein. Während ihrer Herrschaft empfingen sie viele Weiße, die ihren Rat suchten. Natürlich mussten sie dafür bezahlen. Umsonst gab es auch die Grigri nicht, die sie zum Beispiel aus Salz, Schießpulver, Safran und getrocknetem Hundemist braute. Marie hatte viel Geld verdient, das sie in kostbarem Schmuck anlegte. Nach ihrem Tod am 24. Juni 1881 rankten sich etliche Geschichten um die schillernde Figur. Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten die erste Folge einer Reihe New Orleans, eine Stadt und ihre Musik. Autor der Erstsendung vom 9.10.1981 war Tini Hagen. 6 weitere Folgen dieser Reihe hören Sie an dieser Stelle jeweils am ersten Samstag des Monats. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.